Wir kommen dann am Schluss auch noch auf diese Selbsteinschätzung. Pardon? 1980 ist das Abseits als sicherer Ort geschrieben. Und das ist so eine Art Fazit, das er in der Fußnote dann auch sehr ernüchternd gibt. Erstes Streiflicht. Er ist in Dresden geboren. Da wurde 1923 in der Inflationszeit die NSDAP vorübergehend verboten. Rechtsradikale Kampfbünde und faschistische Vereine trieben sich offen herum auf den Straßen. An irgendeinem Tag verlässt ein Ehepaar den einjährigen Sohn im hochrädrigen Kinderwagen, das Café Rumpelmeier. Eine Rotte von Faschisten drängt die Frau vom Gehsteig. Judensau! Der Kinderwagen wird ihr aus der Hand gerissen, der Ehemann vollständig übersehen und behandelt, als gehöre er nicht dazu. Er sieht aus wie ein sächsischer Ingenieur, was er auch ist, dass er Kindheit und Jugend in den USA verbracht hat, als ältester Sohn des Großmeisters der Loge zu den drei Weltkugeln. Und selbst bis 1917 Freimaurer war, geht erst viel später in die Akten des Neuen Reiches ein. Judensau. Nach den Typensuchregeln der völkischen Denunziation sieht die Weggestoßene jüdisch nicht aus, eher polnisch. Jedenfalls ist sie nicht von hier. Ihre Haare sind blau-schwarz, das Gesicht slawisch geschnitten mit breiten Backenknochen. Sie ist gebürtige Engländerin. Schon die Großeltern waren ehrenwerte Mitglieder der High Church. Voll anglisiert, aber in der Tat Juden. Das Genie des deutschen Volkstums liegt im Spürsinn für die fremde Rasse. Diese jungen Genies, Garanten der Zukunft, waren 1923 mit germanischen Runen und Symbolen geschmückt, denen gegenüber schon das Latein des Tacitus europäische Moderne war. Der Einjährige rutscht mit dem Kinderwagen ins Abseits. Obwohl sich seine rassische Minderwertigkeit später verheimlichen lässt, lange Jahre auch vor ihm selbst, bleibt das Kind als Produkt einer atypischen Familie immer vom normierenden Zugriff der staatlichen Ordnungsmächte bedroht. Als der geborene Dissident ist es zugleich vor der eigentlichen Katastrophe dieses Kulturvolks behütet, vor der Faschisierung. Das Abseits ist, was den Nationalsozialismus angeht, in Deutschland der einzige sichere, ja der einzige glückliche Ort. So sieht das erste Streiflicht auf sein Leben sehr stilisierend, als Selbststilisierung aus. Er relativiert das dann in der Folge radikal, diese Selbststilisierung des geborenen Dissidenten, der am sicheren Ort im Abseits sei. Und das Leitmotiv dieses Versuches einer Analyse ist, zu zeigen, zu dekonstruieren, wenn man will, dass das Glück und die Sicherheit dieses Abseits nicht standhalten können. Und dass eine tief sitzende Ambivalenz das rührt, an diesem Abseits festzuhalten, es immer wieder anzustreben, quasi intuitiv, unbewusst. Und wir machen einen Sprung, als diese, man könnte fast mit so einem etwas auch oberflächlich klischeehaften Wort Lebenslüge sprechen, als diese Lebenslüge des Kindes und des Jungen in der Nazizeit selbst dann verschlissen ist, durch Windungen und Wendungen des Versuches eines subversiven Aufrechterhaltens des Abseits, wird das von ihm als eine Katastrophe empfunden. Und das Kapitel, wo diese Katastrophe geschildert wird, heißt der Opferstatus. Denn vorher hat sich Brückner in der Hitlerjugend, in die Hitlerjugend hineingezogen, sich der Hitlerjugend wiederum entziehend, in verschiedensten Techniken und Taktiken, durchaus auch immer mal wieder auf der Täterseite, auf der Seite des Erfüllungsgehilfen, wie er selbst an einer Stelle sagt, gesehen und gefühlt. Und das während er parallel dazu in verschiedenen Bildungsstationen als abgesunkener Bildungsbürgerfamilie sozusagen, die Mutter ging sehr bald nach England, der Vater verarmte und musste sozusagen als Handlungsreisender oder sowas ähnliches durch die Lande ziehen, und der Junge wurde eine Art Schüler in Dresden, ein verwahrloster Junge mit einem ungeheuren Bildungshunger. Und dieser Bildungsfundus des herabgesunkenen Bildungsbürgertums und Bürgertums